Kapitel 13 von Gedichte. Neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Apostasie. Ja, noch quillt es mir im Busen. Ja, noch wogt es mir im Herzen. Worte geben noch die Musen, meinen Freunden, meinen Schmerzen, die ich ehemals tändelnd streute in der Dirnen offene Mieder. Junge Knospen, junge Lieder, sie umblühen mich noch heute. Doch nicht mehr die alten Bahnen wollen die Gedanken gehen. Nicht mehr zu den alten Fahnen wollen heut die Lieder stehen. Heut zu anderen Melodien, andere Götter zu verehren, heut an anderen Altären muss ich opfern, muss ich knien. Zürnet nicht, ihr holden Damen, dass von euch die Lieder schweigen und dass nicht mehr eure Namen jubelnd in die Lüfte steigen. Zürnet nicht, ihr stolzen Schönen, zürnet nicht der spröden Tugend, die statt eurer frischen Jugend eine Mutter heut will krönen. Vaterland, von allen Weibern, du die einzig Hochgeborene, du geplagt von deinen Treibern, die Verlassene, Verlorene, du zur Königin berufen und zur Sklavin nun verwandelt, du verschachert und verhandelt und zerstampft von Rosseshufen. Vaterland, du holde Dame, deine Farben lass mich tragen. Einsam du in deinem Grame, dich zu trösten lass mich wagen. Lass gleich Blondel, dem Getreuen, meine Lieder dich begrüßen. Lass gleich Rosen dir zu Füßen meine Huldigungen streuen. Wer will sich des Ritternamen rühmen ohne Herzenspochen? Der die Krone lässt der Damen unverteidigt, ungerochen. Wer auf Rosen will sich betten, wer will küssen holde Wangen, da das Vaterland gefangen, da das Vaterland in Ketten. Auf ihr Ritter, auf ihr Knappen, nehmt die Schwerter aus der Halle, gleiche Farben, gleiche Wappen, denn das Vaterland ruft alle. Und will man das Schwert uns wehren, nun wohlan, so greift zur Zither. Troubadour zugleich und Ritter, denn auch Lieder soll man ehren. Einem nur sollen alle Waffen, alle Leiern dienstbar werden. Eins nur gibt es noch zu schaffen, nur ein einziges auf Erden, dass beim Klange freier Lieder frei das Vaterland erstehe. Erst wenn das geschehen, nicht ehe, holde Frauen, habt ihr uns wieder. Ende von Kapitel 13.